Schwarze Pferde. Am 13. März war Teddy Roosevelt seit geschlagenen 9 Tagen ein Privatmann. Nach dem Ende seiner zweiten Amtszeit als Präsident war er zurück nach New York gezogen. Er plante bereits eine einjährige Safari in Afrika, sowohl um zu jagen als auch um den Eindruck zu vermeiden, er halte insgeheim noch immer die Zügel in der Hand, obwohl nun Howard Taft im Weißen Haus saß. Roosevelt kam gerade aus dem Stadthaus seiner Tante in der West 31st Street, wo er gefrühstückt hatte, als eine Schar Reporter ihn bestürmte. Der Ex-Präsident war es gewöhnt, lautstark um Stellungnahme zu den politischen Neuigkeiten des Tages gebeten zu werden und rief den Reportern schon von der Treppe aus freundlich zu: »Nein, ich kann zu nichts und niemand etwas sagen.« »Sie haben nichts zu sagen?« rief einer zurück. »Über den Mord an Lieutenant Petrosino?« »Wie bitte?« fragte Roosevelt geschockt. Schweigend und mit ernster Miene hörte er auf der Treppe stehend zu, während einer der Reporter ihn ins Bild setzte. »Ich kann nur mein tiefes Bedauern ausdrücken«, antwortete er schließlich. »Petrosino war ein großer, guter Mann. Ich kannte ihn schon lange. Angst war ihm ein Fremdwort. Es war gut, dass es ihn gab. Ich bedauere aufrichtigst den Tod eines Mannes wie Joe Petrosino.« Die Nachricht ging wie ein Lauffeuer durch die Stadt. In Little Italy drängte man sich vor den Zeitungshäusern und wartete auf Telegramme aus Italien. Sobald ein Angestellter auf die Straße trat, stürzte sich die Menge auf ihn, um das Neueste über den Mord zu hören. Wer Englisch konnte, las in Cafés oder auf dem Bürgersteig kleinen Grüppchen anderer Einwanderer die Geschichte aus der Zeitung vor. Hatten sie die Neuigkeit erfahren, versammelten sich die Leute in den Eingangsbereichen der Mietshäuser und in Lädchen und klagten: «È morto, il povero Petrosino.» »Er ist tot, der arme Petrosino.« Zeitungsjungen riefen es über den Broadway und die 7th Avenue: »Extra, extra«, und reckten Zeitungen mit dicken Schlagzeilen über den Mord in die Höhe. Angehörige des Italian Squad, unterwegs auf Streife oder dabei Verdächtige zu beschatten und Opfer der Black Hand zu befragen, ließen alles stehen und liegen und steckten raunend die Köpfe zusammen. Einer sollte viel zu spät vom Tod des Detectives hören. Rocco Cavone war an Bord eines Schiffes, um einen Mordverdächtigen aus Buenos Aires zu überführen, und erfuhr erst nach 16 Tagen, dass sein Mentor nicht mehr lebte. Selbst die Cops, die Petrosino einst gehasst, ihn als Wop und Guinea beschimpft hatten, betrauerten nun seinen Tod.